Die Willkür jener Gesetzlichkeit, der bloße Schein der Objektivität in einer dekretierten Systematik, wird aber schon offenbar in der Unangemessenheit der Regeln an Strukturverhältnisse des musikalischen Verlaufs, die sie nicht aus der Welt zu schaffen vermögen. Das bloß Ausgedachte ist immer auch zu wenig durchdacht. Zugrunde liegt eine statische Vorstellung von der Musik. Die genauen Entsprechungen und Äquivalenzen, welche die totale Rationalisierung anbefiehlt, ruhen allesamt auf der Voraussetzung, dass das wiederkehrende Gleiche in der Musik auch tatsächlich gleich sei, etwa wie in einer schematischen räumlichen Darstellung. Das fixierte Notenbild wird mit dem Geschehen verwechselt, das es bedeutet. Aber solange Musik überhaupt in der Zeit verläuft, ist sie dynamisch, derart, dass das Identische durch den Verlauf zum Nicht-Identischen wird, sowie umgekehrt Nicht-Identisches, etwa eine verkürzte Reprise, zum Identischen werden kann. Was man an der traditionellen großen Musik Architektur nennt, beruht eben darauf, nicht auf bloß geometrischen Symmetrieverhältnissen. Die mächtigsten Formwirkungen Beethovens hängen daran, dass ein wiederkehrendes, das einmal als Thema bloß da war, nun als Resultat sich enthüllt und damit einen ganz veränderten Sinn annimmt. Oftmals wird durch solche Wiederkunft auch die Bedeutung des Vorhergehenden erst nachträglich gestiftet. Der Einsatz einer Reprise vermag das Gefühl eines Ungeheuerlichen hervorzubringen, das vorherging, auch wenn dies Ungeheuerliche an Ort und Stelle gar nicht sich ereignete. Nicht nur berauben die punktuellen Konstruktivisten sich solcher Möglichkeiten eigentlicher Formgestaltung, sondern sie verkennen, dass gegen ihren eigenen Willen die Zeitverhältnisse sich durchsetzen und dem, was auf dem Papier als Identisches steht, einen völlig anderen Stellenwert verleihen. Das sichere Gleichgewicht, das sie auf dem Papier errechnet haben, realisiert sich nicht. Ihr überwertiges Sekuritätsbedürfnis zerstört die Sekurität. Weil die Balance der musikalischen Elemente statisch allzu genau stimmt, wird sie von der immanenten Dynamik der Musik umgeworfen. Sie geht dem, worauf es künstlerisch allein ankäme, dem aktuellen musikalischen Verlauf verloren. Auf die Tendenzen zur totalen Rationalisierung scheint etwas in der jüngsten Generation stark anzusprechen. Sie begegnen sich mit der heute verbreiteten Allergie gegen jeglichen Ausdruck, welche die bilderstürmerischen Exponenten der punktuellen Musik mit kulturkonservativen Widersachern wie den historischen Bach-Interpreten oder den kollektivistischen Anhängern der musikalischen Jugendbewegung teilen. Falsch aber ist die Gleichsetzung des Ausdrucks mit Romantik oder Jugendstil, die dabei unterläuft und jener Abwehr den Schein des Avancierten verleiht. Nicht der Ausdruck als solcher müsste aus der Musik als Hexenspuk exorziert werden, sonst bliebe nichts als die Tapetenmuster tönend bewegter Formen übrig, sondern das Moment des Verklärenden, der Ideologie am Ausdruck ist fadenscheinig geworden. Zu fassen ist es an dem, was in der musikalischen Gestalt nicht substanziell ward, was Schmuck und bloßer Gestus bleibt. Es käme darauf an, dem Ausdruck die Realität zurückzugewinnen, wie es schon in der expressionistischen Phase versucht ward, nicht aber sich damit zu begnügen, anstelle des kultischen Scheins von Menschlichem den Kultus der Unmenschlichkeit zu betreiben. Man berührt damit wohl einen der entscheidenden anthropologischen Gründe fürs Altern der neuen Musik, dass die Jugend sich nicht mehr jung zu sein getraut. Angst und Leiden sind ins Extrem angewachsen und lassen von der Psyche des Einzelnen kaum mehr sich bewältigen.